Brief an einen Mitrevisionisten. Mir wurde kürzlich eine Studie von Kevin MacDonald über die Neocons zugesandt und wie diese in die Theorie der Verteidigungsstrategie passt. Die Ergebnisse seiner Forschung sind in einem 75-Dollar-Wälzer so trocken wie der Jahrhundertbetrug von Arthur Butz beschrieben. Ein sehr kleiner Kreis von Akademikern wird das Interesse und die Ausdauer haben, sich da bis zum Ende hindurchzuwühlen. Und dann? Wozu ist dieses Wissen gut, wenn danach keine Handlungen vorgestellt werden? Wenn unsere Vordenker keine Schritte unternehmen, die Machtgier unserer Gegner zu schwächen? Francis Parker Yockey, der US-Philosoph, schrieb in seinem berühmten Buch Imperium: Macht geht zu dem, der sie sucht. Und Arier haben schon lange aufgehört, sie zu suchen, weil wir so belagert und eingekreist sind, dass wir, mit Ausnahme der Front National von Le Pen oder der British National Party in Europa und der deutsch-amerikanischen Diaspora, nur noch eine Wagenburg gebildet und wie die Pioniere in den alten Schwarz-Weiß-Cowboy-Filmen der 50er und 60er Jahre zur Rundumverteidigung übergegangen sind. Wie Custer am Little Big Horn. Es war nur noch Verteidigung, nie Angriff. Ich habe das in Toronto 25 Jahre lang so empfunden. Nachdem ich MacDonalds aufschlussreiches Werk gelesen und nochmals gelesen habe, meinte ich, ich sollte ihm das Folgende durch dich vortragen. Ich habe seine Anschrift nicht und er dürfte dir ein freundlicheres Ohr leihen als dem einfachen Bauern, der zum Sicherheitsrisiko geworden ist. Gestern erhielt ich einen Brief von Professor Polaco de Menas, der, wie du weißt, Halbjude ist. Er würde von Juden als Jude angesehen werden, trotz seiner blauen Augen, weil seine Mutter Jüdin ist. Ich habe ihn mehrmals besucht und ausführlich interviewt. Wir haben einige dieser Interviews gesendet und ich habe seine Broschüre Silence of Heidegger in Englisch, Französisch und Deutsch verkauft. Polaco de Menas war in Frankreich ein hochrangiger Freimaurer und in den oberen Kreisen der Résistance tätig. Er ist kein Leichtgewicht. Er versteht völlig den Modus operandi seines Volkes. Die Anwendung kultureller Verdorbenheit und sexueller Käuflichkeit, Zerstörung der Moral, der Musik, der anderen Künste, der Mode und so weiter. Er hat über all das geschrieben. Er ist ein wenig exzentrisch in seinen Ansichten, wie so viele unserer Freunde und Menschen, die bereit sind, mit uns zu wirken. Er war immerhin anerkannter Universitätsprofessor und seine Doktorarbeit behandelt ein interessantes Thema. Er sagt, wir haben es, milde ausgedrückt, mit einer gestörten Menschengruppe des Typs zu tun, der dir und mir in unserem persönlichen Leben so viele Schwierigkeiten und Kummer sowie auch Rufschaden und natürlich Geldverlust zugefügt hat. In seinem Brief vor kurzem sagte er unter anderen sachdienlichen und scharfsinnigen Dingen das Folgende: Ich glaube sicher, dass Sie viel Mut brauchen, denn ich betrachte meine Oberin als geisteskrank. Er bietet mir seine Hilfe an, indem er dies sagt: Wenn ich durch ein Wunder etwas für Sie tun könnte, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich werde es sofort tun. An Juden zu schreiben hat keinen Zweck. Es wäre wie ein Breiumschlag auf ein Holzbein. Es gibt keine Gesprächsmöglichkeit mit geisteskranken Menschen, die an nichts denken als an Vorherrschaft und Öl. Nun, Mark, das ist bemerkenswert, wenn es vom Sohn einer jüdischen Mutter kommt. Hier das, was du, wie ich hoffe, tun wirst, nachdem du diesen Brief erhalten und darüber nachgedacht hast, da ich es wegen meiner derzeitigen Einkerkerung nicht tun kann. Unterbreite diese Ideen Kevin MacDonald und schau nach, ob er seine eigenen Thesen und Ideen ausbauen kann. Zumindest sollte er sein Werk neu bewerten, seine eigenen Feststellungen und Annahmen im Lichte dessen überprüfen, was Polaco de Menas als Tatsache äußert, nachdem er sein eigenes Volk ein halbes Jahrhundert lang erforscht und studiert hat und den Schneid besitzt, seine Feststellungen bekannt zu machen. Er weiß, dass wir es mit einer zentral organisierten und geleiteten, zielgerichtet verfolgten Politik unserer Feinde zu tun haben. Kevin mag es, wenn er will, eine Verteidigungsstrategie nennen, die es bei den gegebenen Verwerfungen in gewisser Weise ohne Zweifel auch ist. Eine geschwächte westliche Kultur ist ein leichter manipulierbares Vehikel für ihre offensiven Ziele, die im jüngsten Fall des Irak weit mehr darin liegen, Israels einzige Bedrohung, seinen Rivalen in der Region, zu vernichten, als es das Öl je gewesen ist. Saddam hätte bereitwillig Tanker um Tanker voller Öl an den Westen verkauft, denn er brauchte die ausländische Währung verzweifelt für seine durch Sanktionen zerstörte Wirtschaft. Die Neokons waren nicht daran interessiert, was gut für Amerika oder auch nur das irakische Volk ist. Sie wollten einen Regimewechsel, tatsächlich den für sie bequemsten, Libanon-ähnlichen, von Warlords beherrschten, von religiösen Fraktionen gelähmten Irak, der auf Jahrzehnte hinaus keinerlei Bedrohung für Israel bedeutet. Welcher geheime Trommler oder innere Imperativ also treibt diese Erben Trotzkis an, von denen nicht einer in der Sowjetunion geboren oder aufgewachsen ist? Nicht einer von ihnen war auch nur auf der Welt, als Trotzki herrschte. Und doch ist ihre Vorgehensweise exakt trotzkistisch. So sehr, dass selbst amerikanische Intellektuelle es begriffen haben. Ich würde ihren inneren Imperativ eine Geisteshaltung nennen. Seit ich darauf aufmerksam geworden bin, was ich als die psychopathische Erscheinung in unserer Mitte bezeichne, hat meine Radarantenne, meine Umgebung und speziell die kulturelle politische Landschaft nach Vertretern oder Trägern dieser Krankheit abgetastet. Und ein geschulter und wacher Beobachter könnte ihre verräterischen Merkmale überall entdecken. Einer meiner langjährigen Anwälte brachte mir ein Problem zum Bewusstsein, dass ich in meinem eigenen Leben mit einem Träger dieser Geisteshaltung hatte, und gab mir das wegweisende Buch von Dr. Robert Hare. Schon ein flüchtiges Studium des Buches dieses ersten Experten der Welt für Psychopathologie wird einem im Marxismus-Leninismus-Trotzkismus bewanderten Leser vermuten lassen, dass es sich dabei um psychopathische Ideologien handelt. Von dort ist es kein großer Schritt, die Ideen Jabotinskis zu prüfen, den Modus operandi und die zugrunde liegenden Grundsätze und Ziele des Zionismus zu untersuchen, insbesondere die auf Herzl folgende Ausprägung, wie sie von seinen Anhängern im Europa der 1930er bis 1940er Jahre und in der übrigen Welt seit 1940 praktiziert worden ist, um zu erkennen, dass auch diese Ideologie die gleiche Geisteshaltung vorweist. Es gibt keinen ernsthaften Geschichtsstudenten, der nicht sofort erkennen wird, dass all die gesellschaftlich destruktiven modernen Ismen einen gemeinsamen Faden haben, der sie verbindet und eint. Liberalismus, Bolschewismus, Sozialismus, Kommunismus. Sie alle sind von jüdischen Hirnen ausgebrütet worden. Von Karl Marx bis Trotzki Bronstein, Kaganovich, Uritzki, Bela Kuhn, Kurt Eisner, Radek Sobelson, Theodore N. Kaufmann, Verfasser der völkermörderischen Schrift Germany Must Perish, bis zu seinem schwächlicheren Stiefkind, dem Morgenthau-Plan, der zum Genozid der Deutschen aufrief. Denk an Ilja Ehrenburg, Stalins Propagandaminister, an Anna Pauker in Rumänien, Hilde Benjamin in Deutschland, Bermann in Polen, Slansky in der Tschechoslowakei. All die Killer und Mörder, die während des Zweiten Weltkriegs und danach in Palästina landeten, hinterließen eine Blutspur, wie es ihre Vorläufer in Russland und Osteuropa schon getan hatten. Alle zeigten die gleiche Arbeitsweise, mörderisch, blutig, zerstörerisch. Ganz gleich, was für Fantasienamen sie auf ihren Segeln stehen hatten. Ihre Form der Kriegsführung war praktisch dieselbe. Ob das Schlachtfeld die Filmindustrie war und ihr Kampf um Marktanteile ging, Sanuk, Goldwyn Mayer, Spielberg und andere, ob es um Anteile am internationalen Branntweingeschäft bei den Bronfmans in den 1930ern ging oder einfach um ausgesprochene Verbrechenssyndikate, weiße Sklaverei, Prostitution, Glücksspiel. Von Bugsy Siegel bis Meyer-Lansky, die gleiche Technik, dieselbe Geisteshaltung. Gewerkschaften, Aktienschwindel, professionelle Wettspiele vom Boxen zu Baseball und Fußball. Immer trat die gleiche Technik zutage, mit denselben oder ähnlich lautenden Namen. In Europa konnte es nicht lange verborgen bleiben, dass diese zerstörerischen Kräfte eines gemeinsam hatten. Sie wurden von Juden zum Wohle von Juden geleitet. Das Nebenprodukt war die Schwächung oder Zerstörung der westlichen Zivilisation durch Unterwanderung auf allen Gebieten. Kein Land wurde ausgenommen. Viele Länder unterwarfen sich zeitweise einfach, wie Russland, die Ukraine, die baltischen Staaten, Ungarn. Nur Deutschland kämpfte entschlossen dagegen an und gewann für eine kurze Zeitspanne tatsächlich die Oberhand. Auf diesem Kontinent waren Amerika und Kanada massiven umstürzlerischen Angriffen ausgesetzt. Und zugunsten Amerikas muss gesagt werden, dass dort die militärische Abwehr, lange bevor die Deutschen und die Briten dies schafften, erkannte, dass es eine jüdische Bedrohung gab. Ein neueres, erstaunlich freimütiges Buch von einem amerikanisch-jüdischen Universitätsprofessor, wahrhaftig mit dem Titel »Die jüdische Bedrohung«, packt schadenfroh damit aus. Ich habe ein paar Wochen vor meiner Verhaftung das Buch kartonweise gekauft. Es ist sehr interessant zu lesen und enthüllt wiederum die Geisteshaltung jüdischer Kreise und die vollkommen unzulängliche, unangemessene Reaktion und Antwort der westlichen Zivilisation auf dieses Phänomen. Einige Regime, wie Francos Spanien, Salazars Portugal, Hortis Ungarn und das Rumänien Antonescus, behandelten den Kommunismus, indem sie ihn ächteten und seine Befürworter einsperrten. Deutschland und später das deutsch besetzte Europa gingen gegen ihn an, indem es einige der Symptome mit mehr Energie und auf breiterer Basis unterdrückten. Aber selbst da ist durch die Art und Weise, wie die zionistische Bewegung geschützt und gehätschelt wurde, deutlich, dass es kein klares Verstehen gab. Das Problem war überall ein Versagen bei der Analyse der inneren Zielsetzung des Feindes, der die verschiedenen Völker der Welt ausgesetzt waren. Ihre Verteidigungsmaßnahmen befassten sich daher nur mit den Symptomen, nicht mit den Wurzeln und den Ursachen. Kein Arzt kann Masern heilen, indem er einen roten Fleck nach dem anderen wegschabt. Der jüdische Angriff auf unsere Kultur konnte nicht durch eine solche Behandlung mit Heftpflaster zum Stillstand gebracht werden. Alle stocherten im Dunkeln umher. Die Führenden dachten mehr in Kategorien des 19. Jahrhunderts, in politischen Parteien, ideologischen Bewegungen, kulturellen oder religiösen Vorstellungen. Das Verständnis für das Thema der Rasse war unsicher und steckte in den Anfängen. Schädelform, Größe der Nase, Stirn, Jochbein, Haar- und Augenfarbe und sonstige Kennzeichen wurden für die Merkmale einer Rasse gehalten. Niemand dachte jemals tiefer, außer natürlich ein Mann. Hitler erkannte, dass mit der Art und Weise, sogar der deutschen Annäherung an dieses quälende Problem, etwas noch nicht in Ordnung war. Der erste dokumentarische Beweis hierfür sind die Besprechungen dieser Frage bei seinen berühmten Tischgesprächen mit Gästen und Mitarbeitern, festgehalten auf Anweisung von Martin Bormann, von einer Gruppe Sekretärinnen und Stenografen. Hitler hatte immer ein offenes Herz und eine weniger starre Haltung zu vielen Fragen seiner Zeit gehabt. Berichte über Rasse und Mischvölker in Ungarn, dem ganzen Balkan, in Süd- und Osteuropa machen eine Korrektur notwendig. Diese Niederschriften zeigen, dass Hitler kein dogmatischer Rassist des 19. Jahrhunderts im Stil Gobineaus war. In dem lesenswerten Buch Confessions of a Confident von Yale University Press herausgegeben, geschrieben von Hitlers früherem wirtschaftlichen Berater Otto Wagener, zeigt Hitler einige der positiven Merkmale rassisch-ethnischer Mischung auf, zum Beispiel die Fähigkeit, Sprachen zu lernen. Offensichtlich war das eine Frage, die ihn beschäftigte und faszinierte, weil er fast über 15 Jahre lang an seiner Tafelrunde auf das Thema zurückkam. Während er über die Schlussfolgerungen nachdachte, kam er auf die erstaunliche, bedeutungsvolle Formulierung beim Thema der Judenfrage zurück, von der Rasse des Verstandes. Damals war es mir klar geworden, dass die Stereotype des Juden mit dicken Lippen, fettigem Haar und krummer Nase nichts weiter als Karikatur war, völlig nutzlos als Hilfsmittel der Einteilung, auf der man eine Rassenpolitik hätte gründen können. Die Deutschen hatten damals in Mittel- und Osteuropa so viele jüdische Kriegsgefangene gemacht und hatten so viel Verkehr mit jüdischen Handelsleuten in Polen, dem Baltikum, Weißrussland, der Ukraine, in Rumänien und dem übrigen Sowjetreich, von denen viele blond und blauäugig waren, dass der alte Stereotyp grundsätzlich unbrauchbar war. Hitler wusste auch, dass viele der deutschen Juden so viel deutsches Blut in sich hatten, dass es mit dem Aussehen allein oft unmöglich war, Juden von Deutschen zu unterscheiden. Tausende arbeiteten in der deutschen Industrie, dienten in der Wehrmacht, der Marine, selbst in der SS. Zum Beispiel Eichmann, Gerstein, um nur zwei zu nennen. Juden oder Halbjuden waren in der Tat im Offizierskorps bis hinauf zum Generalsrang vertreten, so Feldmarschall Milch und Admiral Friedeburg, der nach der Kapitulation 1945 Selbstmord beging. Ein dickes Buch ist seither in Amerika erschienen, das Hitlers jüdische Soldaten beschreibt. Fernsehdokumentationen und Filme sind über das Thema gemacht und weltweit ausgestrahlt worden. So viel über Rasse im Dritten Reich. Einer meiner Forscher fand bei seiner Suche im Bundesarchiv in Koblenz eine Studie aus dem November 1944 von einer deutschen Regierungsstelle über jüdische Offiziere in den obersten Rängen der Wehrmacht. Wie sich daraus klar ergibt, versuchte die deutsche Führung erst kurz vor Kriegsende mit dem Problem fertig zu werden. Im fünften Kriegsjahr. Hitlers überraschende Erkenntnis, dass Juden keine Rasse im traditionellen Sinn oder nach der lexikalischen Definition seien, ist Beweis, oder besser ein weiterer Beweis, seiner einmaligen Persönlichkeit, seines selbstständigen Denkens außerhalb der üblichen Kategorien. Hitler hatte es selbst übernommen, deutschen Soldaten die endgültige Genehmigung zu geben, Frauen aus den besetzten Ländern zu heiraten, wenn sie es wünschten. Und er nahm sich eine festgesetzte Zeit, die Fotografien der Frauen anzusehen. Er hat einmal spontan dabei die Bemerkung gemacht, er wünschte, es gäbe so viele gut aussehende blonde Frauen in Deutschland, wie er sie auf den Bildern aus Rumänien sah. Rumänien ist eindeutig nicht Schweden oder Dänemark. Die nationalsozialistische Bewegung legte auf das Erbgut großen Wert. Eine ganze Wissenschaft, Erblehre genannt, war darum herum aufgebaut worden. Wie heute in Amerika war damals die Ahnenforschung eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Ein Jahr nach der Machtübernahme erließ die Regierung strenge Gesetze, um die Weitergabe von Erbkrankheiten zu verhüten. Bereits 1934 durch zwangsweise Sterilisation, zum Beispiel von kriminell Geisteskranken, und auch von manisch-depressiven, wegen der verheerenden Auswirkung dieser ererbten Krankheiten für die Betroffenen, die Familien, die weiteren Nachkommen und letzten Endes für die Gesellschaft als Ganzes. Es ist nicht klar, ob diese Maßnahme auf Hitlers Initiative hin ergriffen wurde oder nicht. Doch er musste alle Gesetze unterzeichnen, bevor sie in Kraft traten. Und der Grund für diese drakonische Maßnahme war in der Präambel des Gesetzes klar zum Ausdruck gebracht, das von einem meiner Forscher damals in den National Archives in Washington während der allgemeinen Suche nach Dokumenten in den Archiven der Welt entdeckt wurde. Es ist nicht klar, ob es Hitler bewusst war oder er bei diesen Fragen eine Verbindung zur Gesundheit des Geistes herstellte, die so weitgehend das Verhalten von Kriminellen aller Bereiche bestimmt. Die sadistische Gewalttätigkeit im Zusammenhang mit revolutionären Bewegungen, der zerstörerische, mörderische Anflug von Irrsinn, speziell in den bolschewistischen Gräueltaten an der Ostfront, die von Ilja Ehrenburgs teuflischen Aufrufen zu Vergewaltigung, Folter, Verstümmelung und Mord ausgingen. Ich kann nicht glauben, dass jemand wie Hitler diesen Zusammenhang übersehen haben könnte, denn es gab einen gemeinsamen Nenner. Fast immer waren sie Juden. Vielleicht hat Hitler den Zusammenhang nicht ausgesprochen, doch andere taten es sicher schon damals. Die Spur des Leidens, das ungezählte Männer und Frauen am Ende und nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Vernehmer erfuhren, von denen viele Juden in alliierten Uniformen waren, wurde schon vom US-Richter Wennerstrom in Nürnberg erwähnt und wurde mir auch von John Sack beschrieben, der selbst Jude war, und der in seinem Buch Auge um Auge darüber berichtete. Auch Joseph Ginsberg beschrieb es in seinen Büchern und den Fernsehdokumentationen, die ich mit ihm machte. Die unmenschlichen Folterungen, dokumentiert in den Büchern über die Malmedy-Prozesse in Schwäbisch Hall und Dachau sowie in Bad Nenndorf, die zu einer Ermittlung durch den amerikanischen Kongress führten, durch die Richter Simpson und von Roden. Dann die Prügel und Folterung von Rudolf Höss, dem früheren Kommandanten von Auschwitz, durch jüdische Vernehmer in britischer Uniform, die in dem Buch Legions of Death beschrieben sind. Das Benehmen der Israelis in Palästina, des Irgun und der Stern-Bande, die Massaker in Deir Yassin, Sabra und Shatila und später in Jenin durch Ariel Sharon 2002, alle deuten auf psychopathische Planer und Exekutoren dieser Unternehmen hin. Alle hatten, wie im Bolschewismus, fast immer den gleichen Nenner, so wie jetzt in Abu Ghraib. Dies ist es, was mich so schockiert. Diese bestialischen Verhöre, Folterungen und Grausamkeiten fanden im Abstand von Generationen und in verschiedenen Kontinenten statt, mit unterschiedlichen Opfergruppen, Russen, Deutschen, Ukrainern, Ungarn und jetzt Palästinensern und Irakern im Mittleren Osten. Doch sie haben alle eines gemeinsam. Dieselbe sadistische Geisteshaltung ist am Werk. Das muss untersucht und unterbunden werden. Sonst kommt die Welt nicht zur Ruhe und wir gehen einer neuen Barbarei entgegen.